Ich träume vom Meer so blau und weit. Ein Urlaub dort, ich habe Zeit. Die Sehnsucht brennt so tief in mir. Zurück ans Meer, das wünsch ich sehr. Südfrankreich rockt, Italien auch. Korsikas Ruf, ich hör ihn laut. Die Sonne scheint, der Strand so warm. Am Meer zu sein, das ist mein Traum. Mit Freunden im Bus, ein fröhlicher Schwarm. Die Côte d'Azur, unser Ziel so warm. Am Lagerfeuer, unterm Sternenmeer. Lachen und Träume so unbeschwert. Wein und Geschichten, die Nacht so lang. Am Strand sitzen frei und geborgen im Klang. Wellen, die sanft das Ufer begrüßen. Neue Freunde finden, die das Leben versüßen. Südfrankreich lockt, Italien auch. Korsikas Ruf, ich hör ihn laut. Die Sonne scheint, der Strand so warm. Am Meer zu sein, das ist mein Traum. Mit Freunden küsst meine Haut so braun. Das Salzwasser, ein feuchter Traum. Ich fühl mich jung, ich fühl mich leicht. Das Leben lacht, das Herz ist reich. Mit Freunden im Bus, ein fröhlicher Schwarm. Die Côte d'Azur, unser Ziel so warm. Am Lagerfeuer, unterm Sternenmeer. Lachen und Träume so unbeschwert. Wein und Geschichten, die Nacht so lang. Am Strand sitzen frei und geborgen dran. Wellen, die sanft das Ufer begrüßen. Neue Freunde finden, die das Leben versüßen. Die Sonne küsst meine Haut so braun. Das Salzwasser, ein feuchter Traum. Ich fühl mich jung, ich fühl mich leicht. Das Leben lacht, das Herz ist reich. Südfrankreich lockt, Italien auch. Korsikas Ruf, ich hör ihn laut. Die Sonne scheint, der Strand so warm. Am Meer zu sein, das ist mein Traum. Nicht nur ein See, nein, das weite Meer. Das gibt mir Kraft, das labt mich hier. Ein Leben voller Freude, das ist mein Drang. Am Meer zu sein, dieser Wunsch wird noch bei mir an. Südfrankreich lockt, Italien auch. Korsikas Ruf, ich hör ihn laut. Die Sonne scheint, der Strand so warm. Am Meer zu sein.